¿Sabe quién transmite? Es Radio AQP, la mejor música para usted. Buena la música, bueno el sonido. Es Radio Acupé con la mejor música para usted. diese Melodie aus einem berühmten Film Exodus, gespielt von James Last. Radio Acupé, con música fácil de escuchar. We'll be right back. ¿Nota la diferencia? Es Radio Acupé, la mejor música para usted. Thank you. Thank you. ¿Sabe quién transmite? Es Radio Acupé, la mejor música para usted. Thank you. Einen schönen guten Abend, meine Damen und Herren. Und im Namen von allen Musikern möchte ich Sie herzlich willkommen heißen. Wir haben Titel in unserem Programm, die wir schon vor 30 Jahren aufgenommen haben. Aber wir haben auch Musik von jungen Komponisten im Programm, die eben aus der heutigen Zeit sind. Ich habe gleich die Gelegenheit benutzt, mich zu bedanken bei all den tollen Musikern, den tollen Kompositionen, die uns im Grunde unser Leben ermöglichen und ihnen schon so viel Freude gemacht haben. Von Beethoven, Mozart, Debussy, Ravel oder von den Rolling Stones oder den Beatles, von all auf dem sind alles so tolle Musiker gewesen. Die haben unser Leben und auch mein Leben so viel reicher gemacht. Also ohne diese Leute hätten wir wahrscheinlich alle nicht gelebt. Außerdem möchte ich sagen, ich bin ja nicht mehr der Jüngste, bin auch schon alter Hut. 68 Jahre, das war ja schon, gehört man schon fast zum alten Eisen. Aber ich meine, und das sollten wir uns vielleicht alle merken, wir sollten leben für heute, für morgen, übermorgen, nächsten Monat, nächstes Jahr. Und nicht immer sagen, früher war eine tolle Zeit, das ist wie ein Ballast, das ist wie ein Rucksack voller Steine, den man rumschleppt im Leben. Heute ist wichtig, morgen ist wichtig, die Zukunft ist wichtig, auch für uns. Wir wünschen einen schönen Abend. Dankeschön.